hierher, kommt schon bald, kommt in sein Eigentum. Ja, wir können ihm vertrauen, der Ausweg aus der Welt. In Träumen schon erlebt, er wacht er nun zur Welt. Wacht leise, schleicht sich Wahrheit ein, stößt ins Licht, was im Dunkeln ist. Der Knoten löst sich in Tränen Freude. Wir schauen in das Herzgesicht. Hell erstrahlt alles im Licht. Hat nun abgelegt das Weltenpech, gelöst von den niederen Zwängen. Ist nun frei und neu, neu geboren. Sie töten und morden und glauben sie, erweisen Gott einen Dienst damit. Doch dienen wir dem einen, wenn wir uns lieben und Frieden halten. Er ist der Gott des Lebens, nicht der Lüge, noch der Verblendung. Er lässt die Toten auferstehen. In ihm ist Liebe und Leben, Leben drin. Er hat wach gemacht die Welt und in allen den Samen bestellt. Dass es gute Frucht bringt,